Ach, dass Holger das gesagt hat. Ja, weil sie halt meinte, das findet sie halt nicht in Ordnung. Wenn ich das also da hat halt auch wieder andere Vorstellungen. Also ich fand das auch nicht, dass Holger Gracias.